Fünftes Kapitel. Gott existiert, wo der Name ist. Alle fremden Menschen sollen mir zuhören. Begleite mich und intoniere immer Gottes Namen. Der Lobpreisende des Namens lebt ständig mit mir. Mein eigentlicher Ort ist, wo mein Name angebetet wird. Mit diesem Gedanken lebst du wohl. Die unendliche Sehnsucht nach meinem Namen heißt, in meiner Nähe weilen. Erkenne die Bedeutung des Namens, so bist du immer in meiner Gegenwart. Liebe den Namen inbrünstig. Wo der Name ist, dort bin auch ich. Ich segne den Anbeter meines Namens. Die Anbetung ist, wo ich zu Hause bin. Der Name gibt mir unendliche Freude. Darum bitte ich dich herzlich und innig, meinen Namen nicht außer Acht zu lassen. Wer in meiner Gegenwart leben möchte, muss in der Gesellschaft des Namens bleiben. Wo der Name ist, da bin ich. Dessen sei dir sicher. Du brauchst keine religiösen Texte auswendig lernen, auch nicht die heiligen Bücher lesen. In meiner Weisheit teile ich dir mit, dass man nur Gottes Namen intonieren und sich Gott widmen soll. So erreichst du unendliche Zufriedenheit. Glaube an mich und mein Segen wird dir zuteil. Gott ist allgegenwärtig in der körperlosen Form. Bau dir kein Weltbild ohne Gottes Gegenwart. Ich verlasse dich nie, wenn du mir treu bleibst. Meine Existenz ist gegenwärtig in dir. Dein Lebenszweck soll diese Botschaft verinnerlichen und du wirst mit Glückseligkeit und Zufriedenheit im Hause Gottes wohnen.